Wer leben bleibt, ist Sieger. Der Tag vergeht im Dämmer bald, die letzten Lichter löscht ein Grauen. Es fährt ein Wagen und macht Halt, ein Wagen düster anzuschauen. Ein allgewaltiger, mitleidsleer, holt täglich stillgewordene Krieger. Klang eine Stimme nicht daher, wer leben bleibt, ist Sieger? Aus Buschenschenken dröhnt der Takt, dort jauchzt die Freude licht und heiter. Zieh, du mit deiner stummen Jagd, der Puls der Menschheit schlägt doch weiter. Wenn deine Hand das Glück zerbricht, die Liebe sorgt für neue Krieger, und jeder heiße Kuss erspricht, wer leben bleibt, ist Sieger. Lang kann doch der Erinnerung Hauch nicht über Menschen Sehnsucht schweben. Du wirst vergessen, und ich auch, wirst überschrien vom heißen Leben. Die junge Rose blüht am Hag, die alte nahm der düstere Pflüger. Über die Gräber jauchzt der Tag, wer leben bleibt, ist Sieger.